Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir starten in eine neue Talkwoche und die beginnt mit einer freien Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist 79 und heißt Maria. Hallo Maria. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Über was unterhalten wir beide uns? Ja, wir unterhalten uns. Ich habe vor 7 Jahren einen zweifachen Mörder im Freigang kennengelernt. Einen zweifachen Mörder? Ja, der erst seine Ehefrau umgebracht hat, die Alkoholikerin war, und dann seine zweite Frau, die über seine Verhältnisse gelebt hat. Wie hat er die Frauen umgebracht? Er hat sie erschossen. Beide die, Frauen? Die eine erste Frau erschossen, die zweite angeschossen und die ist aber dann an Krebs gestorben. Achso, die ist nicht an den Folgen des... Nein, aber er ist dann verurteilt worden wegen wieder versuchten Mordes. Warum hat er das getan an den jeweiligen Frauen? Die erste war Alkoholikerin. Na gut, das ist kein Grund, sie zu erschießen. So wie... Ich kann nur das weitergeben, was er mir erklärt hat. Ja. Und die zweite, weil sie über seine Verhältnisse gelebt hat. Wie du es gerade gesagt hast. Ja. Wie hast du den denn im Freigang überhaupt kennengelernt? Ich habe ihn kennengelernt, nachdem er tagsüber frei hatte, an Weiberfastnacht auf einer Veranstaltung, wo er sich für mich interessiert hat und er war höflich und ein ganz, ganz charmanter, höflicher Mann. Wie alt ist denn dieser Mann? Der ist jetzt 73. Seid ihr gar nicht so weit auseinander? Nee. So. Das hat ihm auch nichts ausgemacht. Und dann haben wir uns einige Male tagsüber getroffen. Ja. Und dann ist es zu einer intimen Sache gekommen. Ja. Und danach hat er sich geöffnet und hat mir seine ganzen Sachen erzählt. Ich bin ein bisschen nervös, aber gut. Nee, das läuft schon ganz gut. Du erzählst es sehr, sehr ordentlich. Ja, und dann hat er mir alles erzählt und hat es mir offen gelassen, wie ich dazu stehe. Ich habe es überlegt. Wie war deine erste Reaktion? Ich konnte gar nichts sagen. Er hat es auf den allerletzten Drücker, weil er abends um 21 Uhr wieder in der JVA sein musste. Okay, du konntest nichts sagen, aber was hast du gefühlt und gedacht? Ich fühlte mich irgendwie, ich war 23 Jahre bis dahin alleine, habe eigentlich ein ganz solides, ordentliches Leben geführt und ja, bin auf seine schönen Worte reingefallen. Ich konnte nichts sagen, er hat mir auch Zeit gelassen, er konnte jeden Tag telefonieren. Na gut, aber trotzdem, ich unterbreche dich nochmal, als er dir das zum ersten Mal offenbart hat, da reagiert ja jeder Mensch, reagiert da ja drauf, auf so eine Information. Ich gerade auch, nachdem du mir das erzählt hast. Wie war das bei dir, als der dir gesagt hat, ich habe zwei Frauen umgebracht? Ich konnte nichts sagen. Wir kamen aus dem Bett, haben uns dann an den Tisch gesetzt und dann hat er es gestanden. Dann habe ich ihn zum Auto gebracht, dann ist er gefahren und dann hat er mich am nächsten Tag angerufen. Okay, dann ist er gefahren. Aber danach warst du alleine und da geht einem das doch durch den Kopf. Was hast du da gedacht? Durch die intime Begegnung fühlte ich mich mit ihm verbunden. Das heißt, du hast, es hingenommen, sagen wir so. Ich habe es hingenommen und habe von da an zu ihm gestanden und bin regelmäßig in die JVA gefahren zu Besuchstagen. Er ist danach wieder straffällig geworden. Machen wir eins nach dem anderen. Du hast ihn vor 7 Jahren kennengelernt. Da war er im Freigang. Ja, wie lange war er dann noch im Knast? Dann war er nochmal 6 Jahre neu. Nochmal 6 Jahre? Ja. Also neu, sagst du, weil er schon wieder was gemacht hatte? Ja, weil er eine Beziehung beendet hat auf eine unschöne Art, indem er sich selber Briefe geschrieben hat, was ich nicht nachvollziehen kann, was auch in den Akten nicht so nachvollzogen werden konnte. Aber deswegen kriegt man ja keine 6 Jahre Haft. Ja, weil er die Grenze überschritten hat zum Einkaufen nach Holland. Das muss wohl auch eine Rolle gespielt haben. Ich kann nur das sagen, was ich weiß. Wie ist die Situation, Maria, heute? Ich höre nichts mehr. Nach seiner Entlassung haben wir uns noch 8 Wochen gesehen, zum Wochenende. Und dann hat er sich brieflich verabschiedet, er möchte sich zurückziehen ohne Grund. Bist du darüber traurig? Ja, na, traurig. Traurig, ich weiß nicht, wo es gut für ist. Jedes hat im Leben einen Sinn. So, jetzt frage ich dich nochmal. Du hast gesagt, damals standst du so im Eindruck der Zuneigung. Ihr wart gerade aus dem Bett gestiegen, als er dir seine Geschichte erzählt hat. Nun kennst du diese Geschichte seit 7 Jahren. Wie stehst du denn zu seinen Taten? Das fragst du eine Frau, die ein geordnetes Leben geführt hat. Ich weiß das nicht. Ich habe mich mit meinen Kindern... Tat ihm das denn leid, was er gemacht hat? Es schien so. Oh, das klingt nicht sehr überzeugend. Es schien so. Und offensichtlich hat er dir ja das nicht wirklich erklären können. Nur zu sagen, die Frau war Alkoholikerin, ist ja eine Ungeheuerlichkeit, das als Begründung zu nehmen, einen Menschen zu erschießen. Er hat es nicht noch detaillierter dir erklärt, was da in ihm los war. Nein. Sei froh, dass du ihn los bist. Ja, meine Frage war, ich habe das zu Papier gebracht, eine Dreiviertel DIN A4-Seite und wollte eigentlich diese Geschichte seiner Bewährungshelferin weitergeben, um irgendwie... Welche Geschichte? Eure Geschichte? Ja, weil ich irgendwie zu mir selber finden will, mein Selbstwertgefühl wiederherstellen möchte. Ist das okay oder ist das... Was für einen Zweck sollte das haben, dieser Bewährung? Um mein Selbstwertgefühl wieder... zu steigern. Indem du der Bewährungshelferin sagst, dass du mit dem einen Kontakt hattest? Das weiß die. Ja, eben. Weswegen willst du ihr das schreiben? Ob er ihr die Wahrheit gesagt hat. Ob das einen Sinn hat. Ich bin 2 Jahre lang 150 Kilometer zu ihm gefahren hin und 150 zurück und bin 4 Stunden dort gewesen und anschließend noch zu seiner Mutter gefahren, mit der ich dann auch geredet habe. Hat er dich denn immer gut behandelt? Ja. Ja. Das kann ich nicht anders sagen, aber danach jetzt einfach, dann bin ich nach 2 Jahren, bin ich zusammengebrochen, musste ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und mein Hausarzt hat mir dann geraten, das aufzugeben, diese Fahrerei. Dann haben wir 4 bis 5 Mal in der Woche telefoniert, bis er dann endlich raus war. Und jetzt ist er draußen. Und jetzt will er nicht mehr. Jetzt bin ich Luft. Inwiefern hältst du es für nötig, dein Selbstwertgefühl wiederherzustellen? Weil die Jahre so hart für mich waren, indem ich konnte mit keinem Menschen darüber reden, außer mit meinen beiden Kindern. Ich musste nach außen hin mein solides Leben weiterführen. Und du durftest natürlich niemandem erzählen, dass du mit einem ehemaligen Mörder ein Verhältnis hast. Ja. Und was mir nicht so richtig einleuchtend ist, Maria, dass so ein Brief an die Bewährungshelferin, der ja letztendlich nur beinhalten kann, dass du schreibst, ich hatte mit diesem Mann so und so lange ein Verhältnis. Dass dir das dein Selbstwertgefühl wiedergibt. Ja. Wenn du sagst, die Frau weiß das wahrscheinlich ohnehin, dass er einen Kontakt zu dir hatte. Ja, der Kontakt ist ja wohl durch die JVA, irgendwo durch meine Besuche, muss sie es ja eigentlich in Erfahrung gebracht haben. Ja. Weißt du, meine Intuition sagt mir, dass du das eher lassen sein sollst. Dass du gar nichts mehr machen solltest. Und dass es gut ist, dass dieser Mann jetzt aus deinem Leben weg ist. Der Mann hat dich nicht schlecht behandelt, das wollen wir mal festhalten. Nein, das hat er nicht. So, du hast ja auch deine Freude in diesen Jahren gehabt mit diesem Mann. Ja, nur diese paar Wochen nach seiner Entlassung. Ja, ja. Okay, gut. Die anderen, das andere war alles nur Belastung. Mhm. So, dann kann man ja froh sein, dass diese Belastung jetzt vorbei ist. Ich habe so ein bisschen Sorge, wenn du der das schreibst, dass dann wieder eine Gegenreaktion kommt. Dann erzählt die vielleicht ihm das. Dann fühlt er sich missverstanden. Dann setzt er sich mit dir wieder in Verbindung. Und schon ist irgendwie wieder was kann eine Verstrickung entstehen. Mir wäre wohler, ich sage das aus einer spontanen Intuition heraus, mhm, wenn du jetzt ganz auf Abstand gehst zu diesem Mann und das Vergangenheit Vergangenheit sein lässt. Ja, der Abstand ist ja schon ein halbes Jahr da. Umso besser. Und dass du für dich entscheidest, sollte der nochmal irgendwie auf dich zukommen, dass du dann Nein sagst. Das würde ich allerdings an deiner Stelle schon für mich so theoretisch schon mal entscheiden. Das habe ich für mich schon entschieden. Sehr und gut. Ich glaube auch nicht, dass er das tut. Mhm. Nur ich wollte es irgendwie für mich eigentlich abschließen. Irgendwas, meine ich, muss ich machen. Mhm. Da müssen wir mal in Ruhe im Hintergrund jetzt gleich noch nachdenken. Ja, meine Kinder sind auch nicht dafür, dass ich den Brief wegschicke. Ah ja, das ist ja schon mal interessant, weil die kennen ja noch mehr Details. Ja. Mhm. Aber dir wäre wohl, wenn du irgendwas machen würdest, was so für dich gut ist. Ja. Ich habe eine sehr erfahrene, sehr tolle Psychologin heute Nacht hier. Das ist die Anna. Magdalena. Nee, die Anna ist heute hier. Also, ich gucke dich schon so lange mit der grünen Kappe. Da ist ja jede Nacht jemand anders hier. Gut. Die Anna hat mitgehört. Gut. Ich bin sicher, dass Anna eine Idee hat, wie du das gut für dich abschließen kannst, so psychologisch, ohne dass du in neue Verstrickungen gerätst. Ja, okay. Und ansonsten, die alte Regel, Maria, guck ins Jetzt und guck nach vorne und ärgere dich nicht, was vielleicht in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Nee, Ärger ist das nicht. Das tut nur weh. Ja. So abgeschoben, ohne Grund, ohne zu wissen, warum. Ja. Okay. Aber, weißt du, manchmal ist auch das Warum, wenn der das begründen würde, gut, man hat aber eine Sehnsucht nach dem Warum, aber letztendlich muss man irgendwann auch so weit kommen und sagen, okay, so ist das Leben und Schlussstrich drunter. Ich gucke jetzt in mein jetziges Leben in die Gegenwart hinein. Mhm. Okay. Liebe Maria, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Du legst bitte auf und die Anna ruft dich an gleich. Ja, ich danke dir, doch. Sehr gerne, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Hier ist Thomas. Thomas ist 32. Guten Morgen, Thomas. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Grüße aus Sydney. Aus Sydney? Das ist ja doll. Genau. Ich grüße dich. Ja. Du rufst mich aus Sydney an. Du rufst aus Sydney an. Ganz richtig. Aus welchem Grund? Du, ich höre deine Nachricht über Podcast. Ja. Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre und eigentlich auch wieder auf dem Weg nach Hause. Ja. Das durch den Großstadtverkehr ist dann halt sehr angenehm. Und wie bizarr. Ja, und du hattest jetzt Anrufer gehabt aus Kanada und aus Japan. Genau. Also New York, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, New York auch noch, ja genau. Ja, und da habe ich gedacht, das kann ich in der Entfernung nochmal toppen. Ja, das und, ist ja toll. Und dann dachte ich schreibe mal eine nette E-Mail an die Redaktion, habe mich mal kurz vorgestellt, wer ich bin, was ich mache und dass ich dich ja hier in Sydney regelmäßig verfolge. Und das mitten im Straßenverkehr von Sydney? Ja, manchmal höre ich es dann auch, auch zu Hause oder so. Aber hauptsächlich tatsächlich im Straßenverkehr. Das ist halt eine sehr nette Abwechslung. Es ist immer wieder spannend, wer anruft. Das ist einfach toll. Aber du bist Deutscher? Ich bin Deutscher. Und was hat dich nach Sydney, Australien verschlagen? Ursprünglich ein Praktikum. Ja. Dann meine Diplomarbeit. In was? Und dann folgte... ich habe über Human Resources sozusagen geschrieben, also über, wie sagt man auf Deutsch? Na, in welchem Fach denn? Ja, Richtung Wirtschaftswissenschaften. Ah, okay. Mhm. So, und und dann kurz ein Jobangebot. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Frau nach Australien gegangen. Wohlgemerkt, wir sind erst nach Australien geflogen, um zu heiraten, am Strand. Und sind dann wieder zurück nach Deutschland und dann 2 Monate später kam dann das lang ersehnte Visum. Ja. Und dann haben wir dann weitere 2 Monate, 3 Monate später die Koffer gepackt und sind nach Australien geflogen. Und könnt ihr jetzt endlos dort bleiben, wenn ihr wollt? Nein. Nein. Wir haben noch 10 Monate. Das bleibt uns noch momentan. Und wir wissen jetzt auch noch gar nicht, ob das mit dem Visum alles verlängert wird oder nicht. Und ja, das ist so ein On-Off-Thema bei meiner Frau oder überhaupt in meiner kleinen Familie. Was wollen wir machen? Bleiben wir in Australien? Versuchen wir unser Glück hier? Was aber sehr schwierig ist. Es ist wirklich sehr, sehr teuer hier. Würdest du denn oder würdet ihr gerne dort bleiben? Wir sagen manchmal so, das Herz sagt, wir sollen bleiben. Mhm. Die finanzielle Lage würde oder die finanzielle Sicherheit hätten wir wohl eher in Deutschland. Ach, das ist interessant. Also du hast ja offensichtlich ein respektables Studium hingelegt und selbst mit dieser Voraussetzung ist es in Australien schwieriger als in Deutschland Fuß zu fassen. Ja, das liegt vielleicht auch ein bisschen in der Stadt. Also halt 80% meines Gehaltes geht nur für die Wohnung drauf. Ah. Wie teuer ist denn die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Wie groß und wie teuer? Na, ich würde sagen etwa 65 Quadratmeter und kostet mich in Euro 1600 Euro im Monat. Boah, das ist natürlich fett. Ja, dafür gucke ich aber auf Strand und Meer. Ja, okay, aber das will man erstmal, muss man erstmal verdienen, die Kohle. Ja, das ist richtig. Also momentan sind wir ganz schön mal im Knausern. Wir haben noch einen kleinen Sohn bekommen letztes Jahr, der ist jetzt 1 Jahr alt geworden. Mhm. Von daher kann meine Frau momentan nicht arbeiten. Und aufgrund der Visumlage ist es auch schwierig, dass wir irgendwie so einen Childcare-Platz irgendwie bekommen würden, also einen Kindergartenplatz. Das ist halt unheimlich schwierig. Plus, wenn wir ihn bekommen würden, sind die Kosten höher als das, was wir Miete zahlen würden. Ah ja. Ich war leider noch nie in Australien, das würde mich sehr, sehr interessieren. Wie kommst du mit der Mentalität der Menschen dort klar? Ah, super. Also hier ist es ja alles durcheinander. Es ist ja ein riesen Mix. Das ist ja ein Land voller Einwanderer. Mhm. Den ursprünglichen Australier, den gibt es ja in Anführungsstrichen nicht. Es gibt natürlich die Aborigines, die sind aber, ich sage jetzt mal, ist ja auch schon sehr dann verwaschen. Es gibt viele, die halt, ein Arbeitskollege von mir ist unter anderem halt, wie sagt man denn, im Grunde ist halber Aborigine. Mhm. Und aber ansonsten ist die Mentalität ist halt allgemein sehr gut. Also sind alle sehr höflich, sehr freundlich. Ja, Das hat natürlich einen ganz starken europäischen Einfluss hier. Ja, durch die Engländer, klar. Ja, durch die Engländer. Hier sind unheimlich viele Griechen, Italiener und sehr, sehr viele Deutsche. Also in dem Stadtteil, wo ich wohne, hat die letzte Volkszählung ergeben, dass da über 400 Deutsche leben, also mit deutschem Pass. Mhm. Gibt es etwas, was dir nicht so gut gefällt oder womit du doch arg fremdelst in diesem Land? Ja, also was mich teilweise, also ich komme aus dem Norden Deutschlands. Ja, ein bisschen hört man es. Ja, die Freundschaften, würde ich sagen, es ist schwieriger, vielleicht Freundschaften aufzubauen im Norden. Ja. Aber wenn man halt eine Freundschaft aufgebaut hat, dann ist es auch eine Freundschaft, sag ich jetzt mal, auf Lebenszeit. Mhm. Würde ich mal so behaupten. Allgemein, hier ist das alles dann doch eher etwas oberflächlicher. Mhm. Also, dass man jetzt über Probleme großartig sprechen kann. Also das umgehen die Australier. Also Probleme wollen sie nicht sehen und sie warten, bis es eine Katastrophe ist und dann gehen sie es halt an. Das scheint dann wohl diese typische No-Worries-Mentalität zu sein. Apropos, die bekannt ist. Apropos Probleme, Thomas. Gibt es in Australien eine ähnliche Sendung wie unsere Sendung hier? Nee, glaube ich nicht. Also, sollten wir mal Verhandlungen mit dem australischen Fernsehen aufnehmen, dass die uns zusammenschalten? Das wäre doch sehr lustig. Ja. Also es gibt hier ganz viele Radiosender und es gibt Radiosender, also doch, es gibt im Grunde schon was. Es gibt Radiosender, da wird nur gesprochen. Da rufen also Leute auch an und erzählen irgendwie ihre Lebensgeschichte. Mhm. Das kann auch mal sein, dass die auch eine Stunde on air ist und am Erzählen ist. Mhm. Aber da muss ich sagen, das verfolge ich gar nicht so. Ich höre hauptsächlich halt so Podcasts in der Richtung. Und zu Hause ist es halt die Familie und wir sind halt immer draußen unterwegs. Wie ist eigentlich die Temperatur bei euch gerade? Wir haben Winter. Nee, jetzt gerade also, heute. Oh, 20, 21 Grad. Ah ja, jetzt ist ja Winter bei euch, ne? Genau. Ja, 21. Seit 1. Juni. Seit 1. Juni ist Winter in Australien. so um die 21 Grad. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das ist angenehm. Also es ist immer, uns plagt es im Winter, was sollen wir anziehen? Im Schatten ist es doch recht kühl und man braucht halt, muss sich vielleicht doch den Pullover anziehen. Und wenn man dann in der Sonne ist, dann wird es wieder warm. Das sind die Sorgen des Winters in Australien. Lieber Thomas, es hat mich sehr gefreut, dass du angerufen hast. Viele, viele Grüße in die weite Ferne nach Australien. Und auf dass ihr dann so weiterleben könnt, wie ihr es dann auch wollt. Entweder in Australien oder zurück wieder in Old Germany. Ja, irgendwie finden wir unseren Weg. Schöne Grüße an deine Frau. Richtig auch, vielen Dank. Alles Gute, tschüss Thomas, ciao. Tschüss. Der Thomas aus Australien. Hier ist Edeltraut. Edeltraut ist 57. Guten Morgen, Edeltraut. Guten Morgen. Hallo, Edeltraut. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, und zwar meine Tochter. Die war in einer Psychiatrie untergebracht und ist am 3.3. Spurlos verschwunden. Aus der Psychiatrie spurlos verschwunden? Aus der Psychiatrie spurlos verschwunden, ja. Wie alt ist deine Tochter? 31. Und warum war sie in der Psychiatrie? Wegen Suizidgefahr. Das heißt, sie hatte schon einen Versuch unternommen? Sie hatte schon einen Versuch unternommen, ja. Ja. Und weswegen hat sie den Versuch unternommen? Ja, Verzweiflung, Depressionen halt. Ja, Depression. Gab es auch zusätzlich einen konkreten Anlass? Sie hatte manchmal keine Selbstwertgefühle, sagen wir es mal so. Hm. Aber das hat sich dann auch wieder alles gegeben. Also sie ist danach in die Klinik, in der gleichen Klinik war sie vorher schon zweimal. Hat sie denn mehrere Suizidversuche unternommen? Das war der erste und am 25.3. hat man sie tot gefunden. Ach so. Also ist sie am 3.3. ist sie verschwunden? Ja. Und am 25.3. hat man sie tot gefunden? Ja. Jetzt bin ich etwas schockiert, weil ich dachte, dass deine Tochter nur verschwunden ist. Nein. Aber sie ist tot? Ja. Wo hat man sie gefunden? In der Nähe der Klinik. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich mit ihrem Schal erhängt. Draußen in der Natur? In der Natur, ja, an einem Baum. Ja. 25.3., das ist noch nicht lange her. Nein. Wie geht es dir, du bist die Mutter, wie geht es dir heute? Mir geht es nicht so gut, das ist ja ganz klar, aber... Ja, weswegen ich eigentlich anrufe, die Umstände, wie das halt passiert ist, wie die Klinik nicht mitgearbeitet hat. Ich möchte gerne, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt. Du glaubst also, dass sie gar nicht hätte aus der Klinik fliehen können, dürfen können? Nein, das nicht unbedingt. Ich meine, man kann niemanden daran hindern, wenn er abhauen will. Das kann man nicht. Das findet man immer Wege. Aber das heißt, sie war nicht in einer geschlossenen Abteilung? Doch. Doch. Aber kann man da dann doch raus, wenn man... Ja, sie durfte mittlerweile schon halt alleine rausgehen. Mhm. Was mich eigentlich auch sehr verwundert hatte, weil ihr Krankheitsbild immer schlimmer wurde. Was sind deine konkreten Vorwürfe an die Klinik? Die konkreten Vorwürfe sind, ich fasse es mal ganz kurz und schnell zusammen, dass sie am 3.3. um 8.30 Uhr verschwunden ist, dass ich das durch Zufall erfahren habe, indem ich mit einer Patientin telefoniert habe. Und beim dritten Anruf hat man mir erst gesagt, dass sie seit morgens verschwunden ist. Und wann hast du angerufen? Um wie viel Uhr? Um 5 Uhr habe ich das erste Mal angerufen, nachmittags. Und dass man ihr Zimmer räumt. Ah, wie, man hatte schon ihr Zimmer geräumt, soweit war es schon, und dich noch nicht informiert? Ja. Du hast es durch Zufall dann um 17 Uhr erst mitbekommen? Später, nach dem dritten Anruf. Der dritte Anruf war um wie viel Uhr? Ich kann es Ihnen nicht sagen, ich war so durcheinander, weil die immer noch nicht da war. Das war vielleicht 1,5 Stunden später, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ja, und am nächsten Tag hat man sie offiziell entlassen. Wie? Man hat nicht die Polizei benachrichtigt? Nein. Ich bin am gleichen Abend bin ich noch zur Polizei. Da waren die 24 Stunden noch nicht um. Da konnte man nichts machen. Und dann bin ich am nächsten Tag mit meinem Sohn zur Polizei. Dann haben wir eine Anzeige gemacht wegen Suizidgefahr. Wie? Und die Klinik hat dann deine Tochter, obwohl sie abgehauen war aus der Klinik, ja, hat sie offiziell entlassen am nächsten Tag? Ja. Das erstaunt mich völlig. Ja, 4 Tage später haben wir auch schon die Rechnung gehabt. Hast du dich mal erkundigt, wie man normalerweise in einer Psychiatrie sich verhält, wenn ein Patient, der auch noch hochgradig gefährdet ist, wenn der abhaut, was man dann macht? Nein, ich höre nur von jedem, weil es ist folgendes, sie hatte ja dann auch am 14. unterschrieben, dass sie freiwillig da ist, aber die Suizidgefahr war halt noch. Hätte jetzt die Klinik gesagt, es besteht Suizidgefahr, hätte die Polizei ganz anders gesucht. Ach so, aufgrund der Tatsache, dass sie freiwillig da sich ja, auffällt. Ja, das haben sie behauptet. So, ja, freiwillig und diese Suizidgefahr würde nicht bestehen. Mhm. Und von daher war natürlich der Polizei auch die Hände gebunden. Mhm. Aber als du denn zur Polizei gegangen bist, hast du der Polizei doch sicher die Zusammenhänge erklärt, dass sie in einer Klinik war und sie weggegangen ist und so weiter. Wurden die da nicht hellhörig und alarmiert? Doch, ja. Mein Sohn war ja mit dabei. Die haben selber gesagt, eigentlich hätte die Polizei, hätte die Klinik die Polizei informieren müssen. Na gut, aber dann hast du es gemacht. Darüber haben sie sich gewundert. Und ist denn die Polizei dann initiativ und aktiv geworden? Die haben halt auf das Schreiben von der Klinik gewartet, dass da irgendwas kommt. Und die Klinik hat halt behauptet, dass die Suizidgefahr nicht besteht und dass sie freiwillig da ist. Und aufgrund dessen konnten die keine Handyortung machen oder halt, wenn jemand suizidgefährdet ist, dann sucht man ja ganz anders, auch von der Polizei her. Natürlich. Und zwischen dem 3.3. und 25.3. ist ja nun eine enorme Zeitspanne. Ja. Das heißt, in dieser Zeit hätte man die Chance gehabt, wenn man richtig aktiv gesucht hätte, vielleicht deine Tochter zu finden. Ja. Hat man denn überhaupt nicht gesucht? Ich weiß es nicht, doch ich denke schon. Ich habe noch keine Akteneinsicht. Dazu brauche ich einen Anwalt. Das heißt, hast du... ich weiß gar nicht. Du hast noch gar nichts unternommen? Du hast noch doch, keine... Doch, ich habe eine Anzeige gemacht wegen fahrlässiger Tötung gegen die Klinik. Okay, verstehe. Da aber brauchst du wurde abgewiesen. Ja. Hattest denn du da einen guten Beistand, einen guten Rechtsbeistand? Nein. Nein? Nein. Also, da werden wir dich jetzt gleich im Anschluss an dieses Gespräch noch versorgen mit guten Ansprechpartnern. Ja. Es gibt Patientenverbände, es gibt viele Fachleute, die sich dann auch einen an die Seite stellen und einem helfen können in so einem Fall oder beraten können, was man macht und wie man es machen sollte. Das darf man nie alleine machen. Da bist du verloren. Ja. Da brauchst du. Ja, ich weiß. Aber ja, ich habe mich jetzt mit der Krankenkasse in Verbindung gesetzt und da gibt es ja so eine Stelle und die gucken jetzt ein bisschen dahinter, was da los ist, was da war. Gut, aber du kriegst von uns gleich auch noch die Informationen, denen kannst du dann ja auch noch nachgehen, damit du auch selbst etwas in der Hand hast und selbst agieren kannst. Ja. Wie lange ist denn deine Tochter schon so schwer an Depressionen erkrankt gewesen? Waren 5 Jahre. 15 Jahre? Fünf Jahre. Ja. Das war immer mal ein Auf und mal ein Ab. Und sie war ja 2-mal vorher schon in der Klinik und da haben sie ihr wirklich gut geholfen. Ja. Sie hat dir nichts hinterlassen, das ist ja immer die Frage, wenn jemand sich das Leben nimmt. Nein, also sie hat immer regelmäßig Tagebücher geschrieben, wo sie ihre Gefühle halt aufgeschrieben hat, wie es ihr gerade geht. Bitte, die liest du gerade mit? Hm? Also du hast die, sie hat die Tagebücher, die kannst du Einblick nehmen. Ja. Und hast du da neue Sachen entdeckt, die du so vorher noch nicht wusstest? Ja, also sie hat öfters mal die Gedanken gehabt, sich das Leben zu nehmen. Das wusste ich nicht. Ja, hat sie das so zu Papier gebracht? Genau warum? Zum Beispiel hat sie geschrieben, weil es zu schwer ist, weil sich das Leben nicht lohnt, weil das Leben sinnlos ist. Findest du irgend so eine Formulierung? Nein, nein, diese Richtung nicht. Nur manchmal hatte sie einfach keine Lust. Also ich habe noch nicht alle Tagebücher durch. Ich gucke nur ab und zu mal rein, wenn es geht. Hm. Einfach um sie du sprichst noch immer besser. Ja, du sprichst immer in der Ich-Form. Musst du das alles alleine organisieren oder gibt es auch noch den Vater, einen Partner, der an deiner Seite steht? Nein, diese Sache jetzt hier, die mache ich alleine, weil ich sie machen will, weil ich möchte, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Aber du hast einen Partner? Nein, ich bin alleine. Du bist alleine, okay. Ja. Und war diese Tochter, die jetzt verstorben ist, dein einziges Kind? Nein, ich habe noch einen Sohn. Steht der dir denn bei in der jetzt so schweren Zeit? Ja, doch. Er versucht auf seine Art und Weise, ist er wirklich sehr lieb. Wie alt ist er? 30. Die sind 11 Monate auseinander. War deine Tochter alleine oder hatte sie eine Beziehung? Nur alleine. Zum Schluss war sie alleine. Musstest du sie eigentlich noch identifizieren? Nein, das durfte ich nicht mehr. Was sicherlich auch gut war für dich. Und ja, ist ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, du man konnte halt, man konnte nicht Abschied nehmen, aber es ist besser so. Ne? Das glaube ich auch, ja. Natürlich, du hast recht, man kann nicht Abschied nehmen, aber wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung, wenn man das empfohlen hat, das so zu machen. Ja. So, Edeltraut, du hast ein Anliegen und du wirst vielleicht einen Kampf kämpfen müssen für deine Tochter. Dazu brauchst du Beistand und Hilfe. Und wir werden dich jetzt versorgen mit den entsprechenden Telefonnummern und Kontaktadressen, damit du was in der Hand hast. Die Krankenkasse hilft dir ja auch schon. Ja, Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Jetzt auflegen? Du legst bitte auf und wartest auf einen erneuten Anruf von uns. Okay, ich danke, ja. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, wir haben 1.32 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema diese Woche sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja Themennacht, bekanntlicherweise. Und das Thema heute Nacht, nicht heute Nacht, sondern übermorgen, übernächste Nacht, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt Tiere. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die durch ein Tier zum Beispiel schwer verletzt worden sind oder die durch ein Tier jemanden sogar verloren haben. Dann mit Leuten, die extrem viele Tiere auf engem Raum besitzen und versorgen und mit Leuten, denen Tiere viel, viel wichtiger sind als Menschen, die für Tiere eigentlich alles tun würden und die vielleicht sogar ganz offen sagen, das Tier ist für mich wertiger als der Mensch. Ihr könnt euch gerne anmelden unter der bekannten Telefonnummer oder Mail domian@wdr.de und die Telefonnummer bitte erst übermorgen zu diesem Thema melden, dann vor der Sendung und auch gerne während der Sendung. Tiere, unser Thema Ende Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, jetzt geht's weiter mit der Sophie. Sophie ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sophie. Schön, dass du da bist. Über was reden wir? Ja, also ich bin ein bisschen aufgeregt und ich arbeite als Prostituierte seit 12 Jahren und werde jetzt in den nächsten 10 Wochen aufhören zu arbeiten. Mhm. Es war ein großer Schritt, ein langer Weg bis dorthin, ein steiniger Weg, nie einfach, aber ich habe die letzten 3 Jahre sehr hart daran gearbeitet. Und wie kam es zu der Entscheidung zu sagen, jetzt höre ich auf? Das fällt ja vielen Prostituierten schwer. Wie kam die Entscheidung? Mein Sohn wird dieses Jahr 9 Jahre alt und ich möchte in den nächsten Jahren wenn er nachmittags rausgeht oder wenn er mit Freunden unterwegs ist. Ich möchte gern zu Hause sein. Im Moment sitze ich halt jetzt gerade in der Schweiz. Er liegt zu Hause im Bett bei meinem Partner und mein Partner unterstützt mich seit 4 Jahren sehr stark damit. Und das heißt, dein Partner weiß absolut Bescheid, was du beruflich machst? Ja, vorm ersten Date. Also wir haben uns auf einem Online-Portal kennengelernt. Und es war eine Single-Börse und wir haben eine Woche telefoniert und ich habe ihm vor dem ersten Date, bevor wir uns persönlich gesehen haben, am dritten Tag unsere netten Telefongespräche gesagt, was ich arbeite. Und er hat nicht abweisend reagiert, offensichtlich? Nein, offensichtlich nicht, weil er ist ja seit 4 Jahren an meiner Seite und er hat mich vom Alkohol weggebracht, er hat mich aus einem schlechten Laden rausgeholt, er hat mir den Mut gegeben, dass ich dort aufhöre, mich nicht mehr unterdrücken lasse. Und offensichtlich akzeptiert er deinen Sohn auch und kümmert sich um den? Ja, die beiden sind ein Arsch und ein Kopf. Du sagst, der Junge schläft, ist gerade zu Hause bei deinem Partner und du bist in der Schweiz. Was machst du in der Schweiz gerade? Ja, ich sitze im Puff. Ich habe gerade vor einer halben Stunde Feierabend gemacht. Achso, du arbeitest in der Schweiz in einem Club. Ja, richtig, genau. Ich habe damals mit Escort angefangen, nachdem ich jemanden kennengelernt habe und der mir seine große Liebe geschworen hat und seine Geldprobleme nach 4 Wochen auftauchten, womit ich ihn doch unterstützen sollte. Habe mich da sehr blauäugig drauf eingelassen. Früher hätte ich gesagt, es war der größte Fehler meines Lebens. Mittlerweile bin ich so, dass ich sage, wer weiß, vielleicht war das mein Schicksal, vielleicht ist das mein Schicksal, um dass ich jetzt dastehe, wo ich bin. Ich sehe viele Sachen mit anderen Augen. Und manchmal wünsche ich mir auch so die Blauäugigkeit zum Beispiel meiner Freundinnen, die 3, die ich habe, und die nicht wissen, was ich arbeite, die noch so schön blauäugig durch die Gegend laufen. Moment, langsam. Du hast Freundinnen, die nicht wissen, was du arbeitest? Ja. Das sind enge Freundinnen? Ja. Was erzählst du denen denn, was du machst? Ja, ich arbeite im Büro in Düsseldorf als Bürokauffrau, wohne aber in der Nähe von Köln oder hinter Köln und tingle jeden Tag zur Arbeit. Ich mache mich auch jeden Morgen, wenn ich zu Hause bin und nicht arbeiten gehe, für meinen Sohn. Wir stehen morgens gemeinsam im Bad, machen uns fertig. Ich lege Make-up auf, wie wenn ich ganz normal ins Büro fahren würde. Und du wohnst im Rheinland offiziell? Wirklich? Genau. Und der Junge? Nein, ich wohne ganz offiziell im Rheinland. Und fährst zur Arbeit, aber zu deiner wirklichen Arbeit dann in die Schweiz? Genau, so, und hier bin ich dann so 12 Tage und dann bin ich wieder zurück. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Der Junge, 9 Jahre alt, weiß demzufolge nicht, was du machst. Nein, um Gottes Willen. Und da ich halt nicht möchte, dass es rauskommt, ist es halt auch so, dass es zu meinem Entschluss mit dem Aufhören mit beigetragen hat. Und vor 3 Jahren habe ich mich halt nach einer Flasche Wein zu Hause hingesetzt und habe dann gedacht so, okay, jetzt, wo möchte ich in 10 Jahren stehen, wie soll mein Leben weitergehen? Aber und das ist ja doll, dass du das gemacht hast. Du weißt ja selbst, wie wenige das können. Noch eine Frage zu deinem Umfeld. Wer außer deinem Freund weiß denn in deinem näheren Umfeld, was du eigentlich machst? Mein Vater weiß es, weil es ihm zugesteckt worden ist und er mich vor 5 Jahren nachmittags anrief und sagte so am Telefon, hey, hallo Lena, wie geht's? Und ich total geschockt war. Da hat er von der Adresse, von einer normalen SIM-Card eine SMS bekommen und da war dann die Internetseite, da war ich noch mit Gesicht in der Werbung und wie hat er denn darauf reagiert dann? Also davor hatten wir immer ein sehr, sehr lockeres Verhältnis, seitdem ist es ein bisschen angespannt. Er ist jetzt happy, ich habe ihm vor 2 Monaten jetzt nochmal gesagt, dass ich definitiv aufhöre. Gut, das wird ihn freuen, das ist klar. Was sagt die Mutter? Die weiß nichts davon, das ist unser großes Geheimnis. Zwölf Jahre als Prostituierte gearbeitet, hast du viel Geld verdient in diesen 12 Jahren? Oh ja. Und hast du dieses Geld verdient, viel, viel ausgegeben? Das wollte ich jetzt fragen. Ist denn was übrig geblieben? Ja, doch. Ich habe in den letzten 6 Jahren habe ich doch dann die Kurve bekommen. Also man kann eigentlich sagen, ich habe 6 Jahre in Sauf und Brauch gelebt. Was kostet die Welt und was interessiert mich das Leben? Es kommt ja so rein, ne? Wenn du was brauchst, gehst du halt einen Schwanz blasen und fertig sind nach dem Motto. Und, aber die letzten 6 Jahre bist du ein bisschen vorsichtiger mit allem umgegangen und hast was zur Seite gelegt jetzt. Ja, richtig, Domian. Ich gebe mir seit 6 Jahren 2000 Euro im Monat, wovon ich meine Autoversicherung, Schule, Sachen für den Kleinen, meine Sachen, alles von 2000 Euro monatlich bezahlen muss und der Rest, der geht auf Seite. Hast du vorher, bevor du mit der Prostitution angefangen hast, auch eine Ausbildung gemacht? Ja, als Restaurantfachfrau, beziehungsweise die Kurzversion Fachkraft im Gastgewerbe, habe ich mit 16, ich bin 16 geworden und 2 Wochen später musste ich nach Bochum ziehen, von Thüringen nach Bochum und weil ich bei uns keine Ausbildung gefunden habe, bin dann in Bochum gelandet, habe dort meine Ausbildung gemacht, dann wieder zurück und ja, dann habe ich halt diesen doofen Typen kennengelernt. Wie wird es sein, wenn du dann aufgehört hast? Was wirst du beruflich machen? Produktfotografie. Ach, das ist schon alles so eingefädelt. Ja, Produktfotografie. Ich arbeite wirklich seit 3 Jahren darauf hin und es ist alles gut durchdacht. Ich habe 3 oder 4 Praktikas gemacht bei einem Fotografen, habe Schulungen bei der VHS besucht, habe mir ein Studio Das alles nebenher, während du Prostituierte warst. Ja, richtig. Super, ja, das ist ein Kompliment. Das ist ja wirklich toll, wenn man das so gezielt, das ist ja alles sehr klug durchdacht und vorbereitet. Das ist ja super. Ja, aber ich habe auch große Angst davor. Ich habe mich die letzten 12 Jahre über die Prostitution oder auch über diese Zuneigung, die man tagtäglich und nicht nur einmal am Tag, sondern auch teilweise 3, 4, 5 Mal am Tag bekommt. Aber das ist ja keine wirkliche, keine wirkliche Zuneigung. Das stimmt, aber es prägt einen. Es prägt einen und es prägt, es macht so ein bisschen ein, ja, also für mich ist es immer schon krass, wenn ich dann so 10, 12 Tage hier war, nach Hause komme und nur einmal die Woche höre, Mensch, heute siehst du aber schön aus. Ja, gut, aber du wirst deine Erfolgserlebnisse dann auf einer anderen Ebene haben, wenn du in deinem neuen Job arbeitest. Außerdem, die wirkliche Zuneigung, wo man wirklich von Zuneigung sprechen kann, kriegst du von deinem Freund und von deinem Sohn. Das stimmt. Und das zählt ja 1000-mal mehr, als wenn irgendein Freier dir sagt, Mensch, du bist ein geiles Stück. Das hat ja gar keinen Wert. Aber ganz ehrlich, ich mag das Wort Freier nicht. Ah, okay, Kunde, ist ja egal. Das sind Gäste oder Kunden. Okay. In meinen Augen sind Freier die Menschen oder der Teil der Bevölkerung der Männer, die auf den Straßenstrich zu den Prostituierten gehen, die leider Gottes für 20 Euro sich hinhalten müssen, weil sie Drogenprobleme haben, Alkoholprobleme oder einen bösen Zuhälter. Okay, aber wir und sind die uns Menschen, eigentlich genau, völlig die da. Dorthin gehen, das sind Freier. Gut, aber wir sind okay, aber ist jetzt auch egal. Wenn der Gast zu dir sagt, du bist attraktiv oder anziehend, hat das gar keinen Wert, letztendlich. Ja, das stimmt schon, aber es ist halt wirklich so, wenn du das 12 Jahre lang jeden Tag hörst, manchmal ist es auch einfach so, man geht davon aus. So, das ist, im Moment bin ich figurlich nicht so in Form, weil ich die letzten 4 Wochen, als ich zu Hause war, dann wirklich einfach mal gegessen habe und mich eigentlich so körperlich und seelisch schon so darauf einstelle, Mensch, jetzt bin ich in 7 Tagen falsch nach Hause und dann habe ich noch 2 Escort-Termine und dann hört's auf. Gibt es ein ganz festes Datum, von dem aus du sagst, jetzt ab dem Datum ist Schluss? Ja, der 16.6. Der 16.6. Sensationell. Ja. Ich finde es super, Sophie. So eine Geschichte habe ich hier noch nie gehört. Ich habe, wie gesagt, mit vielen Prostituierten hier schon gesprochen. Aber jemand, der das so genau einfädelt und so genau bedenkt, alles, habe ich noch nie gehört. Aber das war ein sehr, sehr harter Weg und nicht einfach. Und ich habe auch Momente, wo ich depressiv werde, wo ich, also ich hatte eine Phase, als ich im Domina-Studio gearbeitet habe, da habe ich mittags um 1 angefangen mit Jägermeister zu trinken, um die ganzen Sachen überhaupt machen zu können. Hast du denn im Laufe deiner Karriere, sage ich mal, als Prostituierte auch Drogen genommen? Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Welche Drogen? Ich habe Koks, ich habe gekifft, ja. Aber daraus ist keine Sucht entstanden? Nein, glücklicherweise nicht. Also da bin ich echt, wo ich manchmal ein Gefühl habe, so, dass ich, das ist wie wenn ich arbeite und nervös bin, dann brauche ich mal ein Glas Prosecco. Und, ja, wenn es dabei bleibt. Hier. Sophie, ich möchte einen Vorschlag machen. Ich finde, wie gesagt, das ganz toll, was du tust und habe großen Respekt und finde das eine super, super Sache. Lass uns doch bitte so im Dezember nochmal telefonieren miteinander. Ja, sehr gerne. Schreib uns dann bitte eine Mail in Bezug auf das heutige Gespräch und sag, dass wir das vereinbart haben. Ich würde sehr gerne im Dezember mit dir sprechen nach dem Motto, wie sind die ersten Monate verlaufen, wie fühlst du dich, bist du angekommen im neuen Leben? Wollen wir das so vereinbaren? Sehr, sehr gerne. Und ich möchte allen Damen, all meinen Kollegen viel, viel Kraft wünschen und dass alle die das gerade hören, es ist nie zu spät zum Aufhören oder um den Weg zu wechseln. Absolut. Und wir beide sagen, ich wünsche erstmal viel Glück jetzt für die nächste Zeit und wir sagen ganz einfach bis zum Dezember. Gern, danke Domian. Sophie. Und weiter so, ne? Ihr macht das echt super. Dankeschön, liebe Sophie. Tschüss, ciao. Danke, ciao, tschüss. Die Sophie aus der Schweiz. Daniel, 30, guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Hallo Daniel, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja. Das wäre schön, wenn du das nicht tätest, sondern dann klingst du besser. Moment, nee, Freisprechanlage ist aus. Die ist aus, okay, gut, dann fangen wir mal an. Daniel, um was geht's? Ja, und zwar, ich bin 30, bin getrennt von meiner Partnerin. Getrennt von deiner Partnerin? Ich bin getrennt von meiner Partnerin und das hat mich komplett aus meiner Bahn geschmissen. Seit wann bist du denn getrennt? Seit einem halben Jahr. Mhm. Über einem halben Jahr. Bin aber Vater geworden in der Zwischenzeit. Glücklicher Vater. In der Zwischenzeit mit einer anderen Frau? Nein, mit ihr. Mit ihr, obwohl du getrennt bist von ihr? Ja, ich habe mich, bevor der Kleine auf die Welt kam, habe ich gesagt, ich muss noch einiges in meinem Leben, was in meiner alten Familie mit meinem Vater, meiner Mutter, was da reingehörte, das möchte ich nicht mit in meine Familie nehmen. Und meine Familie war für mich immer meine Partnerin und mein Sohn. Okay, das heißt, das habe ich gerade nicht direkt bedacht, das Kind ist dann gezeugt worden, als ihr noch zusammen wart. Richtig. Ja. Mhm. Richtig, wir sind frisch zusammengekommen, nochmal. Wir waren schon mal, das läuft jetzt seit 6-7 Jahren ungefähr. Mhm. So. Wir waren am Anfang sehr glücklich. Wir haben uns kennengelernt, ohne dass irgendwie die äußeren Einflüsse negativ waren. Außer am Anfang ist was Trauriges passiert, was mich heute noch traurig macht. Was ist denn da passiert? Ihre Schwester ist tödlich verunglückt bei einem Motorradunfall. Vor vielen Jahren, am Anfang eurer Beziehung. Bitte? Vor vielen Jahren, am Anfang eurer Beziehung. Ja, genau. Mhm. Also wir waren 3-4 Monate zusammen. Mhm. Und das hat uns so zusammengeschweißt. Da konnte ich in meinem Leben das erste Mal mein Herz öffnen. Und ich habe gemerkt, dass jemand da ist, der das braucht. Ich merke das. Da konnte ich jemanden in den Arm nehmen. Mhm. Die Liebe, die ich nie erfahren habe, die konnte ich jemandem geben. Ich merke, und hab sie auch von ihr zurückgegrischt. Ich merke, obwohl das doch schon einige Jahre her ist, dass dir das heute noch sehr zu Herzen geht. Ja, das ist, ja. Denn ich habe mich von ihr getrennt und sie wusste es, ich wollte den Druck aus der Schwangerschaft rausnehmen, denn ein Kind merkt auch im Mutterleib, wenn Spannungen in der Beziehung da sind. Ich frage mal, damit wir das alles besser verstehen. Jetzt sind wir wieder in der Jetztzeit. Warum wurde sich getrennt? Wer hat wen verlassen und warum? Sie hat sich damals von mir getrennt. Vor einem halben Jahr? Nee. Sie vor vier Jahren. Lassen wir mal diese Auf und Abs der langen Beziehung mal eben hinten an. Vor 4 Jahren hat sie sich das erste Mal getrennt und ich habe mich jetzt, dann sind wir nochmal zusammengekommen. Okay. Und jetzt, dieses Mal hast du dich getrennt? Ja. Und warum? Um mich auf den Weg zu machen, guter Vater zu werden. Das verstehe ich nicht. Bitte? Das verstehe ich nicht. Du trennst dich von deiner Freundin, die schwanger ist von dir, um dich auf den Weg zu machen, ein guter Vater zu werden. Ich habe einen neuen Job angenommen. Hallo? Ja, ich höre zu. Ja, ich habe einen neuen Job angenommen und bei uns in der Firma und die psychische Belastung, wir sind dann noch umgezogen, trotz dass wir gerade frisch nochmal zusammengekommen sind. Das war alles zu viel, das war mir zu viel. Da hab ich Erklär mir mal, warum du dich jetzt von deiner Freundin getrennt hast. Das verstehe ich noch nicht. Mhm. Ich wollte in meinem Job bestehen. Ich habe Angst. Ich denke, ich habe Angst gehabt vor dem, was kommt. Also du hast Angst gehabt, dass die Belastung durch Job und schwangere Frau zu groß für dich dass wird? Dass ich dadurch sie noch mehr belaste. Nur das, dass ich das jetzt den Weg gesucht habe, das aufzuarbeiten alles. Und ich habe ein Gespräch mit meinen Eltern und alles geführt. Ich hätte nie gedacht, dass mein Vater so lange bei mir sitzen bleibt, über 5 Stunden. Ich habe mit allem gerechnet, da der jeden Moment ausrastet. Moment, wir müssen ein bisschen Struktur reinbringen, sonst verstehen wir das nicht. Oh, das ist ein kleines Problem bei mir. Bei mir wurde dann damals in der Reha noch ADHS festgestellt. Da musste ich hin in Reha. Okay, das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Wir sind jetzt immer noch bei der Frage zu klären, warum trennt sich ein werdender Vater von seiner Frau? Ich weiß nicht, es war der größte Fehler, den ich je gemacht habe. So, jetzt hast du, langsam, dann hast du gesagt gerade, um sie nicht noch mehr zu belasten. Das heißt, du hast einen neuen Job gehabt, ich habe immer gedacht, ich wäre eine Belastung. Warum? Weiß ich nicht. Das Gefühl habe ich immer in mir drin gehabt. Aber die muss doch dann deine Freundin völlig konsterniert gewesen sein, als du dich dann von ihr getrennt hast. War die nicht sauer? Ja, klar. Aber was sagst du denn einer Frau? Ich verlasse dich, damit ich dich nicht belaste? Es gibt doch keinen Sinn. Nee. Ich habe es ja nicht von jetzt auf gleich gemacht. Ich habe lange Gespräche mit ihr geführt. Sie war die Erste, die meine ganze Geschichte kannte. Und sie hat immer gesagt, auch wo sie sich damals von mir getrennt hat, ich möchte dir nur helfen. Habe ich nie verstanden. Ich ahne jetzt, es hat sehr viel mit du hast jetzt mehrere Andeutungen, mit deiner ganzen Geschichte zu tun. Sag dir mal ein paar Sie hat ja auch ihre Geschichte. Natürlich. Sag mir mal ein paar Stichworte zu deiner ganzen Geschichte. Hast du eine schlechte Kindheit gehabt? Ich habe Liebe erfahren von zu Hause. Ah ja. Bist du geschlagen worden zu Hause? Ja, aber wie gesagt, das habe ich meinem Vater, ich habe ihm gesagt, was ein riesen Arschloch ist, in meinen Augen, also dass er das mit mir gemacht hat. Du hast keine Liebe erfahren und du bist geschlagen worden? Ja. Bist du Frauen gegenüber auch schon mal handgreiflich geworden? Noch nie. Hattest du die Sorge, dass du das vielleicht werden könntest? Ich hab ihr gesagt, sag ich weiß nicht, was passiert. Ich habe ihr gesagt, ich möchte euch beide schützen. Das ist das, was ich ihr gesagt habe. Also weil ich mich auf den Weg mache. Ich bin mit einer Therapeutin und so alles. Also langsam. Du hast Sorge gehabt, dass du deine Freundin vielleicht schlagen würdest? Nee. Vielleicht, dass sie mich in einer Situation sieht, wenn ich ausraste. Bist du denn schon mal ausgerastet bei ihr? Ihr gegenüber noch nicht. Aber warum solltest du gerade jetzt, wo sie schwanger ist, ausrasten? Nee, ich weiß es nicht. Davor habe ich Angst gehabt. Und das wollte ich in meine Familie, in meine Ursprungsfamilie zurückbringen. Das gehört in meine Familie nicht rein, so wie ich mir meine Familie vorstelle. Da gehört keine Gewalt rein. Ja, aber du hast ja noch nie Gewalt ausgeübt gegenüber Frauen und deine Freunde, noch nie. Richtig, aber ich wollte das erstmal, ich wollte das zurücklassen in meiner alten Familie. Ich weiß nicht, das war der größte Fehler, sie zu verlassen. So, jetzt hast du sie verlassen, es ist ein Kind da. Und ich kümmere mich ums Kind, also Unterhaltszahlen ist alles kein Problem. Okay, du hast sie verlassen, das Kind ist da, du kümmerst dich um das Kind, aber es gibt kein Zurück mehr in die Beziehung. Nee. Warum nicht? Warum? Da mein Vater an meiner Meisterfeier damals, ich habe einen Meister gemacht, ihrem Vater erzählt hat, und da war das Vertrauen zu ihrem Vater weg. Das war für mich, in seinen Augen war ich, ja, wie für ihn ein zweiter Sohn, trotz dass er seine Tochter verloren hat. Und das haben die Eltern mir immer gesagt. Gut, ihre Mutter sagte, du bist für uns wie ein Junge. Okay, aber was sagst du denn? Lass mal die Väter weg. Was sagt denn deine Ex-Freundin? Warum will die dich nicht zurückhaben? Warum sie mich jetzt nicht mehr zurückhaben will? Ja. Jetzt hat sie 9. Ich habe ihr gesagt, werd bitte mit dem neuen Freund dann glücklich. Daniel, pass auf. Ich glaube, dein Fall ist sehr umfangreich. Ja. Und so richtig schlau werden wir aus dem nicht, was du gesagt hast. Das ist schwierig, weil ich halt so sprunghaft momentan bin. Ich bin sehr nervös. Genau, das ist schwierig und wahrscheinlich ist die Geschichte auch so komplex, dass man das nicht so schnell erzählen kann. Deswegen möchte ich einen konstruktiven Vorschlag machen. Du legst auf und wir melden uns nochmal aus dem Hintergrund und da ist einfach ein bisschen mehr Zeit und Ruhe, das alles zu besprechen. Einverstanden? Hier, Domian, ich danke dir. Ich gucke seit über 15 Jahren gucke ich deine Sendung. Das freut mich sehr. Vielen Dank, lieber Leine. Super Arbeit, ich danke dir. Also du legst auf, wir melden uns gleich. Ich lege auf. Tschüss, ciao. Und hier ist Elisa. Elisa ist 81. Guten Morgen, Elisa. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Elisa. Domian, ich schaue auch jeden Abend eine Sendung hier und sie gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe heute großen Mist gebaut. Was hast du gemacht? Ja, ich weiß nicht, ich habe bei Bergerie Weber da eingekauft oder wollte einkaufen, bin durch den Laden gegangen und zweimal so rum und was ich haben wollte, das war alles zu klein und dann bin ich an einem T-Shirt oder an zwei T-Shirts da vorbeigekommen, was mir auch gefiel und eins davon habe ich rausgezogen und wollte dann das auch... Ja, ich habe es einfach in die Tasche gesteckt und dann bin ich wieder weggegangen und dann war es passiert. Ja, und jetzt haben sie mich dann angeklagt und... ich verstehe, du hast ein T-Shirt geklaut oder aus Versehen geklaut oder... Und dann haben die dich erwischt? Ja. Und was haben die gesagt? Ja, die haben das dann zur Anzeige gebracht, dann war die Polizei da. Und jetzt geht es weiter. Was soll ich jetzt wohl tun? Ach du liebe Zeit, was hätte denn dieses T-Shirt gekostet? 29,95. Warum hast du das denn gemacht? Ja, ich weiß es auch nicht mehr, es ist so über mich gekommen. Ich weiß gar nicht, ich war so durcheinander. Ist es Geldmangel? Ach nein, das wohl nicht. Aber ich war so durcheinander, ich weiß es selber nicht, wie es gekommen ist. Du hast dann mit dem Geschäftsführer gesprochen, oder ja, wie? Ja, mit der Geschäftsführerin und die hat sich nicht einsagen lassen und dann sagte, nein, das geht nicht, das kann man so nicht machen und dann ist der Weg weitergegangen. Und jetzt gibt's eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. Ja. Ja. Was soll ich jetzt wohl tun? Hast du sowas schon mal irgendwann in deinem Leben gemacht? Nein. Nein. Hast du einen Sohn, eine Tochter, einen Enkel? Ja, habe ich, aber die möchte ich ja da nun gar nicht mit reinziehen, ne? Wie ist dein Verhältnis zu deinem Sohn? Ja, eigentlich ganz gut soweit, ne? Ich lebe seit 14 Jahren allein, ich habe meinen Mann verloren. Mhm. Und vor 2 Jahren, 2012, hatte ich in einer Mieterin wohnen und das war eine Messi und die hat mir alles verdorben. Hat auch die Mietkosten, die Heizkosten nicht bezahlt. Aha, und du bist, so weiter. Du bist Hausbesitzerin sogar. Ja. Ja. Das und, also Kohle ist da. Bitte? Ich sag, du bist Hausbesitzerin, also da ist dann auch entsprechende sind finanzielle Mittel. Ja. Ich frage wegen des Sohnes oder des Enkels. Ja. Da muss jetzt jemand das in die Hand nehmen und das für dich managen. Ich glaub, Nein, das muss ich alleine durchstehen. Ah. Das muss ich alleine durchstehen. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Also das stehe ich nicht durch. Okay, also du schämst dich da jemandem das zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, was da einem passiert. Man kriegt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Du bist eine 81-jährige Frau. Du hast noch nie in deinem Leben sowas gemacht. Mhm. Wahrscheinlich kommst du mit einer kleinen Geldstrafe, sage ich mal so als juristischer Laie, kommst du davon. Mhm. Und die Sache ist gegessen. Es ist peinlich und dann betrittst du diesen Laden halt nicht mehr und die Sache ist vergessen. Aber ist es wohl besser, wenn ich zum Rechtsanwalt gehe? Wenn du dir das leisten kannst, kannst du ja einmal zum Rechtsanwalt gehen und dich beraten lassen, wie man das am klügsten jetzt einfädelt. Ja, das würde ich auf jeden Fall machen, wenn du das kannst. Mhm. Aber wenn ich das so laufen lasse, wird es wahrscheinlich auch für mich härter werden, ne? Also, geh mal zum Rechtsanwalt, der wird dir sagen, so und so, vielleicht setzt der dir irgendein Schreiben auf oder füllt dir was aus oder ich glaube, das Ganze wird nicht so dramatisch werden. Mensch, du hast dir dein ganzes Leben lang nicht zu Schulden kommen lassen. Mhm. Du bist eine ordentliche Frau. Ja. So, du bist 81 Jahre alt. Ja. Das wird bald vergessen sein. Und dann machst du sowas nie wieder, hoffe ich. Oh, um Gottes Willen. Mann, oh Mann. Wie das aber auch passieren konnte. Ja, ich weiß es selber nicht. Da würde ich mir mal Gedanken drüber machen, wie das passieren konnte. Ich weiß es nicht. Ja, damit das nicht wieder passiert, weißt du? Ja, sowieso nicht. Mann. So. Und es ist ja schon, ja, erheblich. Und ich war auch ganz, ganz daneben. Und ja, was soll also, ich jetzt tun? Ne? Zum Rechtsanwalt und dann ist die Sache bald vergessen und dann wächst da Gras drüber. Aber du meinst auch, ich sollte da besser hingehen. Ist, ne? Ist die Nummer sicher? Mach es auf jeden Fall, liebe Elisa. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja, ich habe da schon mitgekriegt. Ich hatte schon Angst, du würdest mich gar nicht mehr doch, anhören hat doch geklappt. Wollen. Alles Liebe wünsche ich dir. Du machst es bitte so, ja? Ja, tschüss. Danke auch, ciao. Ne? In der Technik heute Nacht. Macht ihn dann, Hauser. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ich freue mich auf euch. Gute Nacht und bis morgen. Tschüss.